Den Predigtext, der steht im Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern. Und es war mein Sohn, der eben seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass auch mal gelacht wird. Und es war nicht ich. Also, wir starten heute eine neue Reihe über Jesus. Und das ist richtig cool, weil Jesus ist, und da sind sich alle, egal ob man ein Anhänger Jesu ist oder ob man jemand ist, der Jesus vielleicht gar nicht so toll findet oder man nicht so genau weiß, sind sich eigentlich darüber alle einig. Jesus ist schon eine der bedeutendsten und einflussreichsten Personen in der Geschichte. Jesus, ganz egal, wie man ihm gegenüber steht, das Buch, was über ihn berichtet, ist das meistverkaufte Buch, die Bibel, überhaupt in der ganzen Welt und Geschichte. Es ist auch das meist übersetzte Buch. Es gibt kein Buch in so vielen Sprachen wie die Bibel. Diejenigen, die sozusagen zu seiner Religion gehören, könnte man sagen, also die zur Kirche gehören, ist immer noch die größte Glaubensgemeinschaft auf der ganzen Welt. Und man muss sich das vorstellen, Jesus hat nur 3 Jahre lang gewirkt auf diesem Planeten. Also er hat zwar länger gelebt, aber seine Wirkungszeit waren bloß 3 Jahre. Und diese 3 Jahre haben diesen Impact gehabt auf die gesamte Welt, dass man mittlerweile in der ganzen Welt sogar die Zeitrechnung nach ihm stellt. Es wird alles gerechnet in nach Christus oder vor Christus. Und das Symbol, das alle mit ihm verbinden, das Kreuz, wir haben übrigens ein neues Kreuz hier, ganz neu, heute steht es zum ersten Mal da, das Kreuz ist das bekannteste Symbol überhaupt. Und selbst in vielen Bereichen, wo christlicher Glaube vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, ist das Kreuz anwesend. Es steht auf irgendwelchen Bergen rum oder irgendwie sowas. Und es ist zu dem Symbol geworden. Und deshalb dachten wir, wenn wir heute schon so einen wichtigen Abschnitt starten, oder irgendwie sind wir ja mit unserer Kirche, mit Nordstern auch immer noch sehr am Anfang, dachten wir, es ist es mal wert, doch ganz am Anfang eine Reihe zu machen über Jesus. Und ihn genau anzugucken, ihn in den Fokus zu nehmen und zu überlegen, wer er ist. Ich hatte am Freitag, war ich auf einer Feier und habe dort mit Leuten, die so mit Kirche gar nicht so viel am Hut haben, ein Gespräch gehabt über alles Mögliche. Und irgendwann kommt ja dann immer auch die Frage, und was machst du so beruflich? Und dann ist man meistens beim Thema. Weil dann sage ich, ich bin Gemeindegründer. Jetzt habe ich irgendwas falsches gemacht. Ich wüsste nicht was. Jetzt, ja. Also, Genau, ich habe gesagt, ich bin Gemeindegründer und dann sind die Leute meistens nicht so ganz sicher, was es überhaupt ist und fragen dann ganz interessiert nach. Und ich habe mit den Leuten geredet und die sagten dann, dieser junge Mann, das, worum es im christlichen Glauben geht, das finde ich ja eigentlich ganz interessant und ich würde auch davon profitieren, wenn ich damit mich mehr befassen würde und mich mehr damit beschäftigen würde. Ich habe bis jetzt leider nicht so den richtigen Zugang gefunden. Also die Art von Kirche, die mir begegnet ist, die fand ich bisher nicht so prickelnd. Aber wenn mit Jesus sich zu beschäftigen, mit dem, was er gesagt hat und was über ihn geschrieben ist, das wäre es bestimmt wert. Und das ist das, was wir gern sein wollen. Wir wollen gerne eine Kirche sein für Menschen, die sagen, ich möchte da gerne wieder einen Zugang finden. Und genau deshalb beschäftigen wir uns mit Jesus. Weil ganz grundsätzlich, ganz simpel, könnte man sagen, dass es bei Nordstern, und ich würde sogar sagen, eigentlich in Kirche generell, ganz egal welche Denomination, ob evangelisch, katholisch oder irgendwie anders, in allen Kirchen, im gesamten christlichen Glauben geht es nicht um irgendetwas, sondern es geht um jemanden. Es geht um Jesus. Er ist der Mittelpunkt und ihm geht's immer und überall bei Nordstern. Wir haben ganz oft schon gesagt, wir wollen gerne eine Kirche sein, wo Jesus aus allen Knopflöchern rausguckt. Also egal, wo man auf Nordstern zutrifft, ne, man muss immer irgendwie mit Jesus in Verbindung kommen. Das ist das, was wir gerne sein wollen. Aber wer war dieser Jesus? Was hat er eigentlich so getan? Was war eigentlich sein Anliegen? Warum hat er so großen Einfluss auf die Menschheit bis heute? Was hat er denn so gesagt? Was war das Besondere an ihm? Und warum glauben so viele Menschen an ihn und nennen sich sogar nach ihm Christen? Josef Ratzinger, der ehemalige Papst, hat gesagt, die Antwort auf diese Fragen sind entscheidend für unseren Glauben und für unser ganzes Leben. Also die Antwort auf die Fragen nach Jesus sind entscheidend. Und egal, wo du stehst, egal, wo du denkst oder wie du glaubst, ganz egal, wie deine Antworten aussehen, ich glaube, dass die Beschäftigung mit dieser Person, mit Jesus, also nicht mit diesem Blauen, der ist natürlich nur eine kleine witzige Figur, die nicht richtig ernst zu nehmen ist, sondern mit dem echten Jesus, dass diese Beschäftigung mit ihm dich weiterbringen wird. Das glaube ich. Und dass je mehr du dich damit beschäftigst, es dich weiterbringen wird in deinem Glauben und in deinem gesamten Leben. Man könnte jetzt unzählige Menschen zitieren, die das zum Ausdruck gebracht haben in jede Menge Zitaten. Wir haben hier Goethe genannt, der gesagt hat, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es in der Person Jesus Christus. Goethe war ein Mann, der schon im Bereich der Kirche groß geworden ist, aber jetzt nicht so, vielleicht würde er von sich auch sagen, ich habe da nicht so immer den richtigen Zugang gefunden zu. Und es sagt er auch hier, wenn es so wäre. Also er war da noch so ein bisschen skeptisch, aber er sagt, wenn, dann war es wahrscheinlich in Jesu. Also ist es doch wahrscheinlich interessant, sich mit ihm zu beschäftigen. Mein persönliches oder eins meiner persönlichen Vorbilder, einer der allerersten Gemeindegründer, die es hier auf diesem Planeten gab, nachdem Jesus Kirche gestartet hatte, nämlich Paulus selbst, hat mal geschrieben, ich wünsche euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr ihn, Jesus, erkennt. Und dann hat er später noch geschrieben an eine andere Gemeinde, als ich zu euch kam, hatte ich mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, hat er mal an der Gemeinde in Korinth geschrieben. Also ihm war das auch ganz wichtig, dass ihr Kirchen gründet und dass es in Gemeinde immer um Jesus geht und irgendwie immer alles auf Jesus hinzeigt und von ihm kommt und durch ihn passiert und sowas alles. Die Ziele, die ich mit dieser Reihe habe, ist erstens, ich möchte gerne ein paar wesentliche Texte über Jesus angucken mit euch und dann möchte ich auch auf ein paar kritische Fragen gegenüber Jesus eingehen und auch zum Beispiel gegenüber diesen Zeugnissen, die es über ihn gibt. Und ich möchte natürlich diese Person, von dieser Person Jesus fasziniert berichten, weil ich für mich selber und ich weiß von vielen anderen, die an Jesus glauben, die würden das ähnlich sagen, begeistert bin von dem, wer er war und was er auch für mein Leben heute bedeutet. Und natürlich möchte ich zum Glauben einladen. Das Thema heute, wenn ihr auf die Karten guckt, das erste Thema ist der versprochene Jesus. Und ihr habt den Text eben gehört, bisschen länger und kommt aus einem Buch im Alten Testament aus Jesaja. Und ich möchte gerne mit euch drei Punkte machen. Erstens die Ablehnung Jesu, zweitens der versprochene Auftrag Jesu und zweitens der versprochene Geschichte, drittens der versprochene Auftrag Jesu. Also, erstens die Ablehnung Jesu. Es ist schon abgefahren. Also der Text ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen mitgekommen seid bei dem Durchlesen, als er eben vorgelesen wurde. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein bisschen mit reingucken. Also es ist schon ein ganz schön inhaltsreicher Text. Das ist nicht so ganz flaches Material, sondern richtig reich. Und in den ersten paar Versen kommt relativ viel zum Ausdruck darüber, dass diese Person, über die hier geredet wird, es wird ja nirgendwo Name genannt, er wird abgelehnt werden. Da ist so die Rede von keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Vers 3 ist dann, er wird verachtet oder wir haben ihn für nichts gehalten. Und das war damals wie heute eine der verbreiteten Reaktionen auf Jesus. Wenn man sich die Geschichten von Jesus anhört, dann liest man jede Menge Geschichten davon, dass Jesus irgendwas gemacht hat, gesagt hat, getan hat oder so. Und die Reaktion war ganz oft Ablehnung. Oder Menschen haben ihn geliebt und haben das, was er getan hat, toll gefunden. Ich glaube, dass die Gedanken ganz vieler Menschen über Religion heute ähnlich sind wie genau das, was hier steht. Ich glaube, wenn man Menschen heute fragen würde, was spielt Religion oder Glaube generell für eine Rolle, dann würden viele wahrscheinlich sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, aber es wird schwierig, wenn es zu intensiv wird. Also die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, also wenn Religion, egal welcher Couleur, egal was da für ein Glaube dahinter steckt, wenn man das sich näher anguckt, immer wenn Leute anfangen, das viel noch, also das ganz intensiv, oder man könnte auch das Wort noch radikaler so zu glauben und auch in ihr Leben zu übernehmen, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, dann wird es meistens ziemlich schwierig. Und dann gibt es ja auch ganz viele Beispiele für, da muss man gar nicht so groß in die Geschichte gucken. Ja, im Norden von Indien werden seit Jahrzehnten Christen blutig verfolgt durch hinduistische Extreme. In den muslimischen Ländern gibt es genau das gleiche Phänomen, dass Leute, die diesen Glauben sehr intensiv leben, zu Radikalen werden. Und dann und im Christentum gibt es das genauso. Also wenn man sich die aktuelle Entwicklung noch in Irland oder so anguckt, wo es immer noch Hass, Krieg, Tod und so weiter wegen christlicher Religion oder wegen unterschiedlicher Denominationen innerhalb der christlichen Religion dann gibt. Und besonders die christliche Religion, wenn man in ihre Geschichte guckt, die hat sich da auch nicht die ganze Zeit immer nur mit Ruhm bekleckert, was sowas alles angeht. Also viele Menschen würden aufgrund solcher Dinge, die sie sehen in der Gegenwart und in der Vergangenheit sagen, wenn Religion zu sehr gelebt wird, wenn das einen zu intensiven Einfluss auf dein Leben hat, dann wird es meistens irgendwie zu radikal und dann wird es schwierig. Und ich würde sagen, da ist ein berechtigter Punkt. Und da kommen wir auch später nochmal darauf zurück. Und deshalb würden Leute dann auch sagen, deshalb lehne ich sowas eigentlich auch ab. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich damit so ein bisschen beschäftigen, aber für mich ist es vielleicht sogar gar nichts. Und genau diese Ablehnung gegenüber jemandem, der seinen Glauben intensiv gelebt hat, und das war Jesus, hat Jesus damals auch erlebt. Und das ist das, was hier in diesem Text zum Ausdruck kommt. Interessant ist jetzt aber, und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, die versprochene Geschichte Jesu. Interessant ist ja, dass dieser Text, um den es heute geht, eine lange, lange Zeit vor Jesus geschrieben wurde. Jesaja, der Autor dieses Buches, hat ungefähr um das Jahr 800 rum gelebt. Und es gibt in seinem Buch ganz viele Texte und Stellen, wo er über Jesus schon schreibt. Man nennt das heute Prophetien. Also er hat ganz oft jemanden hat gesagt, es wird einer kommen eines Tages und der wird dann retten, der wird dann Frieden bringen, der wird euch helfen, der wird euch befreien und so etwas alles. Und es gab dann damals unter den Gläubigen einen richtigen Begriff dafür, das ist der sogenannte Messias. Man hat sich auf den Messias gefreut. Man hat eine ganz große Erwartung gehabt, wegen solcher Stellen, nämlich dieser Stellen in Jesaja, dass dieser eines Tages kommen würde und dann irgendwie alles besser machen würde und dann irgendwie sogar die ganze Welt retten würde. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man genau in diesen Text reinguckt, ich nehme euch ein ganz klein bisschen damit rein, wie das, was hier steht, 800 Jahre bevor Jesus gelebt hat, schon genau beschreibt, wie Jesus hinterher gelebt hat. Wenn ihr mal gucken wollt, in Vers 8 zum Beispiel, da wird schon etwas über seinen grausamen Tod geschrieben, dass er grausam hingerichtet werden wird. In Vers 12 wird geschrieben, dass er zwischen Verbrechern hingerichtet werden wird. Das ist hinterher passiert. Er hing zwischen zwei Kreuzen und rechts und links neben ihm waren Verbrecher. In Vers 9 wird beschrieben, dass er in ein Grab gelegt wurde, das noch nicht mal ihm gehörte. Dann in Vers 11 wird beschrieben, dass er auferstehen wird, also wiederleben wird, nachdem er gestorben ist. In Vers 12 wird dann sogar geredet davon, dass es ganz viele geben wird, die an ihn glauben werden oder ihm folgen werden. Also sowas wie seine Anhänger. Das ist fast schon sowas wie eine Prophetie darauf, dass es Kirche geben wird. Und es gibt noch ganz viele weitere Punkte, wenn man das ganze Buch Jesaja anguckt, die auch auf Jesus hinzeigen. Zum Beispiel ist da die Rede davon, dass er von einer Jungfrau geboren wird in einem anderen Kapitel. Oder dass er in dem Ort Bethlehem geboren wird. Das steht noch wieder in einem anderen Propheten. Oder dass der Tod, den er sterben wird, durch Kreuzigung passieren wird. Und dass er Wunder tun wird, alles Mögliche. Man könnte ganz viele Sachen jetzt anfügen, dass es Stellen im Alten Testament gibt. Und Jesaja ist wahrscheinlich der intensivste Prophet von all diesen. Und das Kapitel 53 ist das intensivste Kapitel in diesem Buch, die schon etwas vorher gesagt haben über das Leben Jesu. Natürlich ist das eine Sache, wo man jetzt sagen würde, okay, da redest du jetzt aber schon über sowas wie ein Wunder, Stefan, ne? Das ist ja jetzt nicht so ganz normal, rational, dass es sowas gibt. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja auch in Kirche und wir reden über Jesus und Glauben. Und deshalb dazu gehört auch daran zu glauben, dass es einen Gott tatsächlich gibt. Und wenn es einen Gott tatsächlich gibt, dann wäre es auch möglich, dass er Dinge vorher weiß, vielleicht sogar sagt. Und die passieren werden. Und genau das ist hier passiert. Und das nennt man Prophetie. Ich weiß nicht, wenn ihr heute durch Frankfurt laufen würdet und ihr würdet irgendjemanden treffen, den ihr kennt, und er würde euch Folgendes sagen: Hey, weißt du, was mir heute passiert ist? Ich bin heute durch Frankfurt gelaufen, ich war unten an der Messe und da drehe ich mich rum und auf einmal tut es einen riesen Knall und ein Hochhaus fällt zusammen in sich. Ja, das ist einfach umgekippt. Einfach so, bam, runter, riesen Staubwolke. Und ja, das muss einfach irgendwie umgekippt sein. Also irgendwas ist da passiert, wahrscheinlich war es irgendwie instabil und das ganze Ding lag da. Und scheint wohl nicht so viel passiert zu sein. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Katastrophenalarm gehört oder so, aber abgefahren. Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt, das ist zusammengefallen, aber das ist nicht einfach so passiert, sondern das war Absicht. Das war eine Sprengung. Da ist heute das Uni-Gebäude in die Luft gesprengt worden, das brauchte keiner mehr und da gab es eine richtige Firma. Und wenn der dann sagen würde, nee, davon habe ich ja gar nichts mitgekriegt, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das so gesprengt wurde. Es ist einfach zusammengefallen, ich habe es ja gesehen. Dann würdet ihr sagen, ja, Moment, aber da gibt es schon, ja, kannst mal nachlesen, da gibt es schon, ja, da hat es eine Firma gegeben, hat es Ausschreibungen gegeben und da hat die Presse drüber berichtet vorher und sowas alles. Also es gibt schon irgendwie auch einen Grund dafür, dass das geplant war, dass es nicht einfach so passiert ist. Und genauso ist das auch mit Jesus. Das Thema heute, der versprochene Jesus, will auch sagen, das mit Jesus ist nicht einfach so passiert. Das ist nicht einfach so mal geboren und dann ist irgendwas Großes passiert und dann hat es großen Knall gegeben und es hat einen riesen Einfluss gehabt und eine riesen Staubwolke in der Geschichte hinterlassen oder so. Sondern das war Absicht. Und wenn es tatsächlich Absicht war, dann wäre es ja wahrscheinlich, dass man vorher schon mal irgendwo was darüber gelesen hat. Und genau da sind wir mit Jesaja in unserem Text hier. Die Prophetie auf Jesus beinhaltet ganz schön viele erstaunliche Details schon. Und das Leben und Wirken Jesu ist ein geplantes und vorhergesagtes Ereignis in der Geschichte. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Stefan, also es kann ja auch sein, dass jemand später irgendwann dieses Buch Jesaja einfach so geschrieben hat. Nur so im Nachhinein. Und hat dann so getan, als wäre das so ein Hinweis. Ja, das wäre möglich. Aber nur bis zum Jahre 1947. Denn im Jahr 1947 ist ein kleiner Hirtenjunge durch die Wüste im Osten Israels gepilgert mit seinen Schafen und ist dort in eine Höhle geklettert und hat einen unglaublichen Fund gemacht. Er hat Tonfässer gefunden, voller uralter Schriftrollen. Und diese Schriftrollen kann man heute angucken in einem der wichtigsten Museen im ganzen Staat Israel, im sogenannten Shrine of the Book. Das ist so ein Gebäude, es sieht von oben aus wie so der Deckel einer solchen Tonrolle. Und in diesem Museum, das wichtigste Fundstück dort drin, ist eine Jesaja-Rolle, die wissenschaftlich datiert ist auf das Jahr 200 vor Christus. Also mindestens 200 vor Christus stand das da. Und der Mensch Jesaja hat wahrscheinlich noch 600 Jahre weiter vorne gelebt. Also es hat diese Hinweise, wie bei der Sprengung eben vorher die Planung und so etwas alles gegeben, auch bei Jesus gegeben. Das ist natürlich kein Beweis, aber es ist immer ein Hinweis. Irgendwas muss doch an diesem Jesus dran sein. Wenn er also gelebt hat, nicht einfach so wie wir, sich irgendwas entwickelt hat und das hinterher eine riesen Auswirkung hatte, sondern wenn sein Leben etwas war, was von vornherein lange geplant und beabsichtigt war und dass er jemand war, der gesandt wurde, der sein Leben nicht ein Zufall, sondern etwas Absichtliches, was vorher versprochen war. Wenn es also stimmt, dass der Auftritt Jesu auf der Weltbühne so lange geplant war, dann ist es von Bedeutung zu wissen, warum er überhaupt gekommen ist. Bevor ich auf diesen Punkt eingehe, was eigentlich sein Auftrag war, eine ganz persönliche Anmerkung hier an dieser Stelle. Wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, der solche Dinge macht, wie Prophetien, Dinge vorher voraussagen oder sogar sagen, dass solche Details im Leben eines Menschen wie Jesus dann passieren, dann ist der Gedanke doch nahe, dass er das wahrscheinlich auch bei uns kann. Gott ist der Schöpfer und Planer und Erhalter und Bewahrer der Welt und auch meines Lebens. Ich weiß, das fühlt sich vielleicht komisch an, es fühlt sich auch für mich manchmal komisch an, mir vorzustellen, dass es Gott gibt und dass er tatsächlich irgendwie vorher weiß oder vielleicht sogar vorher will, dass irgendwas passiert. Aber es hat sehr, sehr viel Schönes in meinem Leben, zu wissen, dass das nicht nur bei Jesus der Fall ist, sondern auch bei mir oder bei anderen Dingen, die in der Weltgeschichte passieren. Nämlich, dass es nicht so ist, dass Gott am Anfang vielleicht so die Welt geschaffen hat, wie so einen Wecker. Kennt ihr noch solche alten mechanischen Wecker? Meine Mutter hatte früher so einen. Ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, da habe ich mir den geholt, weil das war der lauteste Wecker, den wir überhaupt hatten. Und den habe ich mir dann auch gestellt. Das war so eine richtige Rappelkiste. Die hat auch die ganze Nacht so klick, klick, klick gemacht. Also wie so ein alter Wecker mit so zwei Bimmeln oben drauf. Die Vorstellung vieler Menschen ist, dass Gott, wenn überhaupt die Welt gemacht hat, das so gemacht hat, das ist wie so ein Wecker, den er aufgedreht hat und die läuft jetzt irgendwie von selbst, ohne dass er da irgendwas macht. Die Idee, die Jesaja hier hat, ist ein bisschen anders. Die ist, dass Gott so sehr wohl im Detail in unserem Leben, auch in dem Leben von Jesus, das ist zumindest das Zeugnis von Jesus, Zeugnis über das Leben von Jesus vorher, Dinge schon da reingeschrieben hat oder da reingewollt hat, geplant hat. Es gibt ganz oft in der Bibel diese Idee, dass es da so etwas wie ein Ratschluss oder ein Regiebuch gibt, was nicht bedeutet, dass wir Menschen total unbeteiligt sind oder alles nur so vorherbestimmt ist und wir gar nichts mehr machen können. Im Gegenteil. Ich weiß, das wirft ganz viele Fragen auf. Wir sind ja im Moment auch mit ein paar Leuten dabei, uns mal hinzusetzen und gerade solche Fragen auch zu besprechen. Aber ich möchte einfach nur diesen einen Punkt machen. Ich glaube, für mich persönlich ist es total hilfreich zu wissen und total gibt mir Kraft, gibt mir Hoffnung, gibt mir Mut und gibt mir Ruhe zu wissen, dass ich nicht irgendwie in einer Welt lebe, die von Chaos und Zufall beherrscht wird, sondern von einem Gott gelenkt wird oder gehalten wird, der tatsächlich in der Lage ist, so etwas zu tun, wie 800 Jahre vorher zu sagen, so wird es passieren. Also, wenn Jesus jetzt wirklich der versprochene Messias war, warum ist er dann überhaupt gekommen? Warum? Was war die Absicht? Was war der Auftrag? Dritter Punkt, der versprochene Auftrag. Die fast häufigste Aussage Jesu in seiner Lebenszeit war, er hat immer wieder gesagt, der Vater hat mich gesandt. Oder so wie mich der Vater gesandt hat. Oder ich komme vom Vater. Also immer wieder diese Idee, ich bin jemand, der gesendet wurde, der nicht einfach entstanden ist und dann irgendwas passiert ist, sondern ich bin gesandt, um etwas zu tun. Um etwas zu erledigen. Mit einem Auftrag. In den meisten Kulturen dieser Welt gibt es ganz viele Geschichten, die eine ganz ähnliche Storyline haben wie die Geschichte von Jesus. Und zum Beispiel in unserer Kultur gibt es ganz viele solche Kindergeschichten, nämlich Märchen. Und die meisten Märchen funktionieren ja so, dass irgendwo eine junge Frau, hübsche Frau, ungerecht behandelt wird, total verkannt und sich nach dem Prinzen sehnt, der sie nach jemandem sehnt, der sie aus dieser misslichen Lage herausführt. Da gibt es dann immer so jede Menge fiese Schwiegermütter oder irgendwelche fiesen Herren, die dann zwingen, irgendwie ganz viel zu arbeiten. Und dann gibt es meistens so die gute Fee, die irgendwie sagt, ja, da wird jemand kommen. Und dann irgendwie ganz zufällig, ja, aber irgendwie weiß jeder schon, wenn man die Geschichte so liest, worauf es eigentlich jetzt hinausläuft, trifft sie dann den Prinzen und er sieht sie, zwischen tausend anderen nimmt er sie heraus und rettet sie aus ihrer Situation. Und wenn man in ganz viele moderne Geschichten auch hineinguckt, selbst bis nach Hollywood, eigentlich ist ganz vieles, ja, nimm Pretty Woman, nimm Matrix und alles, ist es ganz oft dieses Muster, hier ist etwas verloren, jemand oder eine Gruppe. Und es ist so eine Sehnsucht nach dem, der kommt und endlich irgendwie Rettung bringt, Erlösung, Befreiung, Frieden. Und er dann Möglichkeiten hat, die ich vielleicht gar nicht habe oder die das kleine Mädchen gar nicht hat und auf einmal sie erlöst. Und genau das, genau diese Idee, ich würde vielleicht sogar sagen, ist die Idee mit Jesus gewesen. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass viele dieser Geschichten eigentlich eine Anlehnung an die Geschichte sind, vielleicht an die größte Geschichte, die die Welt jemals erzählt hat, an die Geschichte, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kommen sollte, um die Menschheit zu retten. Weil sich unsere Welt nach Frieden sehnt, weil es immer wieder diese Momente gibt, wo wir denken, das kann doch so eigentlich nicht weitergehen. Mit der ganzen Ungerechtigkeit, mit den Kriegen, mit dem Leid oder auch im Persönlichen, mit dem Schmerz und mit der Ungerechtigkeit, mit all dem. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist schief. Irgendwas muss anders werden. Und ich würde sagen, genauso wie sich jedes Märchen nach dem Prinzen sehnt und wie die Matrix nach Neo schreit oder wie Pretty Woman nach dem Mann schreit, genauso sehnt sich diese Welt nach dem Erlöser. Nach einem, der kommt und irgendwie Frieden bringt. Der Auftrag Jesu war, genau dieser zu sein. Das ist die Idee des Messias. Aber guck mal genau hin, wie würde er das machen? Das steht hier schon 800 Jahre, bevor es überhaupt passiert ist. Es steht, er würde kommen, also es steht hier nicht, er würde kommen mit einer gewaltigen Armee und alle Feinde und alle Bösen bekämpfen und unterdrücken und besiegen und dadurch Frieden bringen. Das war die Erwartung vieler Leute. Das haben ganz viele gedacht, dass es so passieren würde. Und danach haben sich viele gesehnt, auch zu der Zeit Jesu. So hat man ihm auch oft angesprochen sogar. Sogar seine Jünger haben das die ganze Zeit gedacht, sogar als hinter alles vorbei war. Gibt es Momente, wo sie dann gefragt haben, und Jesus, kommt das jetzt noch? Was auch irgendwie verständlich wäre. Aber hier im Text ist ein ganz anderer Weg zum Frieden vorgezeichnet. Wenn ihr gucken wollt, in Vers 4 gibt es einen ganz entscheidenden kleinen Teil. Da steht, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. Und dann wird Frieden. Jetzt habe ich selber verdaddelt. Wir aber hielten ihn für den von Gott geplagten. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Hier ist ein ganz anderer Weg zum Frieden vorgezeichnet. Es ist nicht, dass dieser Messias kommt und mit ganz vielen Mächtigen auf einmal das Böse bekämpft und besiegt. Nein, der versprochene Messias, den Gott in die Geschichte dieser Welt hineingeschrieben hat, von Anfang an, hat das Böse in dieser Welt anders besiegt. Er ist ein Prinz, der vielleicht nicht auf einem weißen Ross gekommen ist, sondern der anders gekommen ist. Er ist in einem Stall geboren. Und er sollte dadurch, dass er gestorben ist, diesen Frieden bringen. Das, was hier in diesem Text ganz oft vorkommt, ist irgendwie, dass seine Sünden auf uns gelegt, unsere Sünden, nein, das war jetzt falsch, unsere Sünden auf ihn gelegt werden oder unsere Strafe ihn trifft. Und was Jesaja hier lange vorher schon geahnt hat und deshalb gesagt hat, prophetisches, dass dieser Jesus kommen würde und das Zentrale, was er tun würde, war zu sterben an einem Kreuz für die Sünden der Welt. Und dass er all das, was wir an Dingen tun, wo wir am Anfang drüber geredet haben, was auch sogar durch Religion ganz oft passiert, auf sich nehmen würde, er würde das perfekte Leben leben und dann den Tod sterben, den wir eigentlich verdient hätten aufgrund all dessen. Jesus hat den Frieden gemacht. Wir müssen ihn nicht mehr machen. Und er wird auch nicht durch Armeen erreicht, sondern durch eine Revolution der Liebe oder durch eine überwältigende Tat, die er selbst getan hat. Die Christen in der Vergangenheit und Gegenwart tun Dinge oder haben Dinge getan, die vielleicht mit diesem Frieden nicht besonders viel zu tun haben. Und deshalb, da haben wir am Anfang darüber geredet, sagen viele Leute, nee, mit diesem Glauben will ich gar nichts zu tun haben. Aber der Punkt ist, viele Leute würden ja dann sagen, deshalb ist es auch schwierig, wenn man zu intensiv Glauben und Religion betreibt. Aber das Problem ist, dass, oder bei diesen schwierigen Dingen, die auch passieren mit Religion, ist nicht, mit christlicher Religion, ist nicht, dass die Menschen zu wenig intensiv ihren Glauben gelebt haben. Dass sie ihn zu sehr intensiv gelebt haben, zu radikal gelebt haben, sondern dass sie ihn eigentlich zu wenig intensiv gelebt haben. Denn im Kern des christlichen Glaubens, und das war schon 800 Jahre vorher versprochen, steckt die Botschaft von Frieden nicht dadurch, dass man die anderen besiegt, sondern dadurch, dass man für sie sich hingibt. Und ich glaube, wenn man diesen Glauben intensiv lebt, dann führt es zu Frieden. Dann ist die Botschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann ist es nicht, überwältige den anderen und bekämpfe ihn wegen deines Glaubens, sondern dann ist es, gib dich für ihn hin, egal wie er ist. Und das hat Jesus vorgemacht. Er hat nämlich von seinem Vater den Auftrag gehabt, geh hin und stirb für diese Menschen, stirb für diese ganze verfallene, kaputte Welt, zumindest für das Kaputte in ihr. Und errette sie und erlöse sie. Und ich glaube, ich bin gespannt auf das, was noch kommen wird in der Reihe. Ich lade euch ein, da kräftig mit dabei zu sein und zu entdecken, wie dieser Jesus noch so manche andere Eigenschaften hatte. Ewig, glücklich, heilend, leidend und so weiter. Und es ist eine Geschichte, die schon lange vorher geplant war, die Gott so wollte. Und er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit in dieser Welt. Ich möchte noch beten und danach hören wir ein Musikstück von euch. Und während dieses Musikstücks könnt ihr euch Zeit nehmen und Zeit für euch und Gott und Nachdenken nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt. Das war kein Zufall. Das ist nicht einfach so irgendwie passiert und daraus ist was Großes geworden, sondern das war lange geplant. Denn dein Vater, der Gott dieser Welt, hat eine Idee mit dir gehabt. Und eine Idee mit uns allen, mit der ganzen Welt. Und es ist irgendwie für uns unglaublich, aber wunderschön zu wissen, dass du nicht einfach irgendein Typ warst, der große Dinge gesagt hat, sondern dass du gesandt wurdest mit einem Auftrag und mit einer Absicht. Und diese Absicht war nicht, Menschen zu bekämpfen, sondern sich für sie hinzugeben. Danke, dass du das für uns getan hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, was diese Ideen, wie du gelebt hast und gesandt wurdest, für uns selbst bedeuten. In Jesu Namen. Amen.